zu Ehren des erfolgreichen Tests für die Explosion des Atomsprengkopfes, bei dem die Stärke des Südkorea nachhaltig demonstriert wurde, fanden am 16. September die gemeinsamen Kundgebungen von Armee und Volk der Bezirke Süd- und Nordfanghe, Zagang und Gangwon und der Stadt Rason statt. Die Mitarbeiter der regionalen Partei und Machtorgane, Massenorganisationen, Fabriken und Betriebe, genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe, Universitäten und Hochschulen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die Werktätigen aller Kreise und Schichten, Jugendlichen und Studenten nahmen an den Kundgebungen teil. Auf den Kundgebungen wurde die Erklärung des Nuklearwaffeninstituts der TVIAK verlesen und gab es dann Gratulationsreden. Die Reden hoben hervor, der gerechte Test für Explosion des Atomsprengkopfes in der TVIAK sei ein großes erfreuliches Ereignis in der Nationalgeschichte, das der Armee und dem Volk der TVIAK, die unter der Führung der großen Partei der Arbeit Koreas für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates stürmisch voranschreiten, Siegeszuversicht und Optimismus gegeben habe. Alle Bereiche und Einheiten sollten wie beim feierlichen Atomtest, der die Welt in Erstaunen gesetzt habe, ein neues Wunder schaffen und die programmatischen Aufgaben des 7. Parteitages der PDAK konsequent erfüllen.